Deutschlandfunk. Kommentar. Griechenlands Premier Tsipras hat zum Südeuropa-Gipfel eingeladen. Auch Frankreich und Italien nehmen teil. Die mehrheitlich linken Regierungen plädieren für ein Ende der Sparpolitik in der EU. Der Kommentar von Annette Riedel. Der Club Med macht mobil. Die Kräftefelder in der EU verschieben sich. Zwischen den Protagonisten sparsamer Haushaltsführung und jenen, die auf ein Ende der Sparpolitik pochen. Letztere, Sozialdemokraten und Sozialisten, haben in den meisten Südstaaten der EU politisch das Sagen. Sie wollen die Gunst der Stunde nicht ungenutzt verstreichen lassen. Da sind zum einen die Italiener. Sie wittern mit dem wahrscheinlichen Austritt der Briten aus der EU Morgenluft. Sie rücken in das informelle Führungstrio der EU auf, das sich durch Größe und Wirtschaftskraft ergibt. Momentan sind die großen drei Deutschland, Frankreich, Großbritannien. Künftig werden es Deutschland, Frankreich, Italien sein. Die Deutschen mit ihrer auf Haushaltskonsolidierung und Reformen setzenden Regierung, sie werden künftig ihre Vorstellungen im Konzert der Mächtigsten in der EU gegen zwei sozialdemokratische bzw. sozialistische Regierungen zu positionieren haben. Das sieht nicht gut aus für Angela Merkel. Da steht einmal Neuverschuldung zurückführen gegen zweimal Geld ausgeben zur Ankurbelung der Wirtschaft, buchstäblich koste es fast, was es wolle. Die Südstaaten versuchen vor dem Gipfel von Bratislava kommende Woche heute in Athen ihre Truppen geschlossen hinter sich zu sammeln. Denn in Bratislava sollen schließlich erste Leitlinien diskutiert werden für die anstehende Neuausrichtung der EU nach dem Brexit. Gelingt den Südstaaten Geschlossenheit, dann haben sie künftig in den Ministerräten, wo irgendwann aus Leitlinien Gesetze werden, de facto ein Vetorecht. Dann geht ohne sie nichts mehr. Insofern wäre der Club Med einflussreicher als jene östlichen vier Visegrad-Länder, die ebenfalls ihr Gewicht zu bündeln versuchen, um ihren Einfluss in den Diskussionen zu stärken. Es ist mehr als eine Fußnote, dass ausgerechnet der griechische Premier Tsipras zum Südstaatengipfel geladen hat. Die Krise Griechenlands hat sich alles andere als erledigt. Sie ist nur im Windschatten der Flüchtlingskrise und des drohenden Brexit etwas aus den Schlagzeilen geraten. Als einer der Südstaatler kann Tsipras sich freuen, seine politischen Vorstellungen endlich einmal vom Driver's Seat aus einspeisen zu können. An der Seite des französischen Präsidenten noch dazu. Und nicht in der wenig gloriosen Rolle des Schuldners und Empfängers nur widerwillig geschnürter Euro-Hilfspakete. Interessen im Vorfeld politischer Weichenstellungen durch Koalitionen Gewicht geben zu wollen, ist legitim, hat Tradition in der EU. Hat zumeist am Ende des Tages zu den berühmten europäischen Kompromissen geführt, die noch nicht mal immer schlecht waren. Bei der Frage nach dem Quo Vadis EU scheinen die Positionen aber zum Teil nachgerade unüberwindlich. Südstaatengipfel, Visegrad-Gipfel, Sozialdemokraten-Gipfel, Gründerstaaten-Gipfel. Das Fragezeichen, wie man sich in den kommenden Monaten auf eine gemeinsame Linie einigen soll für die Haltung gegenüber den Briten, für die Zukunft der gerupften EU, dieses Fragezeichen wird mit dem Gipfel von Athen jedenfalls keineswegs kleiner.